Herzlich willkommen zum Schaumbad-Podcast. Der Podcast mit Peter und Jean-Paul. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Real Life und im Second Life. Und im Hallo Peter. Life. Hi Jean-Paul, Hi. Schön, dass du da bist. Du, ich habe ja, da bist. Ja, ich, da. Ja, du noch bist da, tatsächlich. Da. Ja. Schauen wir mal. Schön, dass lange du da bist. Da sind. Ja, apropos da sein, weil ich habe ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Second Life. Das war doch dieser Hype vor 5 oder vor 10 Jahren? Wie lange vor 15 schon? Jahren. Leben da noch Leute? Das würde mich einfach interessieren. Das war dieses Spiel, oder? Ja, ja, also wo man einfach, da haben wir Leute wirklich gelebt im Second Life und ihr eigenes Leben total vernachlässigt. Ja, das ist total, das ging an der Gaming-Bubble total vorbei. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt damals. Also ich habe davon gehört, so weit entfernt, so wie man hört von, was weiß ich, Bürgerkrieg in Aserbaidschan. Ja. Aber es ging völlig an mir vorbei. Obwohl es ein Videospiel war und das war immer mein Thema, zumindest als Jugendlicher. Heute ja gar nicht mehr, ich spiele ja gar nicht mehr. Okay, hast du aufgehört. Ja, ja. Ich habe heute nur 8 Stunden. Okay. Deswegen hast du auch so viereckige Augen. Ja. Weißt du noch, als Eltern noch gedroht haben, du kriegst davon viereckige Augen? Ja, es ist aber auch einleuchtend, weil Menschen gucken den ganzen Tag auf quadratische Dinge. Ja. Das Unnatürlichste auf der Welt. Und aber hast du schon mal jemanden mit einem viereckigen Auge gesehen? Ich nie. Deine Brille ist, naja. Ja, vielleicht ist das auch die Übersetzung. Vielleicht kommt dieser Ausspruch auch daher, du bekommst viereckige Augen und das bezieht sich auf die Brille. Mm. Vielleicht haben wir hier gerade ein Rätsel der Geschichte aufgedeckt. Ah, okay. Ja? Oder unsere Mütter wussten das alle. Ja. Und dann so, vielleicht hätten wir sie mal bilden sollen, anstatt nur zu ermahnen. Ja. Das weiß doch jeder. Naja, jedenfalls, falls uns noch jemand aus dem Second Life zuhört, weil ich glaube, die hören mittlerweile viele Podcasts, weil ich glaube, da sind immer so viele Leute in diesem Spiel noch. Ja, es ist das perfekte Spiel zum Podcast nebenher hören. Ja, wahrscheinlich hängen die noch im Second Life rum und man hat ja wenig Kontakte mittlerweile zum Second Life. Der Außenminister von Second Life hat sich ja auch nicht mehr im Real Life blicken lassen. Deswegen weiß man gar nicht, was da abgeht. Es gab einen Außenminister? Wahrscheinlich gab es einen Außenminister, vermutlich. Ja. Jedenfalls habe ich nichts mehr von denen gehört und vielleicht sind wir da voll der Hype. Also wie im Real Life. Sicher, da kommen diese hohen Zahlen her. Das Schaumbad der Thomas Gottschalk des Second Life. Ja. Der Thomas Gottschalk, der ist, er macht. Und vielleicht wäre Second Life jetzt auch zur Corona-Zeit nochmal eine gute Möglichkeit, weil virtuell kannst du dir zwar ein Virus einfangen, aber dann musst du nur an russische Hacker Geld zahlen, aber du wirst nicht sterbenskrank. Ja, oder also, die Platte formatieren. Ja, oder die Platte formatieren. Platte formatieren. Ja. Ja, ist doch super. Cool. Also wir sehen uns in der nächsten Folge dann wahrscheinlich im Second Life. Ja, da können wir eigentlich auch, oder in World of Warcraft oder so, können wir auch mal eine Folge machen. Im Gasthaus von Tirisfal oder so. Stimmt. Ist ja auch eine Art Second Life. Hab ich auch nicht, aber klingt gut. Ich glaube, ich habe Second Life ging an mir vorbei, weil World of Warcraft relativ parallel passiert ist. Und das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Da hängst du halt auch den ganzen Tag nur mit Kämpfen rum. Und keinem echten Geld einsetzen. Obwohl wahrscheinlich echtes Geld einsetzen damals auch schon war. Nee, ich glaube da. Also du musstest monatlich einen Zehner zahlen, Abo. Okay. Aber du konntest jetzt nichts im Spiel kaufen mit echtem Geld. Ich weiß nicht, vielleicht geht es inzwischen. Im Second Life haben ja sogar Leute echtes Geld verdient. Ja. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Husten ist wie Schießen heutzutage. Cuffing is the new N-word, habe ich mal gelesen. Okay. Ja, mach mal einfach nicht mehr. Nee. Lass mal bleiben. Wir sagen das N-Wort nicht mehr und husten auch nicht mehr. Genau. Übrigens, N-Wort. Ich habe heute ganz viel für unsere kleinen Rubriken mitgebracht. Okay, ich habe doch schon. Wenn du so einen Satz so einleitest, übrigens N-Wort. Ja. Vor allen Dingen kommt ich wurde diesem, heute überfallen. In dieser ganzen Erzählung wahrscheinlich gar kein N vorne vor. Und zwar hatte ich doch immer von meinen langweiligen Träumen durch, wie Heinz Strunk träume. Ja. Ich hatte tatsächlich vor einer Woche wieder einen wahnsinnig langweiligen Traum. Oh Gott. Und zwar bin ich in dem Traum tatsächlich zur Arbeit gegangen. Also ich habe einfach meine reale Wohnung, also die 1:1 so war, verlassen und bin zur Arbeit gegangen. Und auf halbem Weg fällt mir ein, fuck, ich glaube, ich habe das Fenster auf Kipp gelassen. Ist ja nicht schlecht. Also lüften ist doch gut. Ja, beim Hochparterre, wegen Einbrechern und so weiter, mache ich die zu auf der einen Seite. Ah ja, okay. Genau, ach so, bevor ich zur okay. Arbeit gehe. Und dann hätte ich in dem Traum zurückgehen müssen, um nochmal zu gucken, ob das Fenster auf... Es gibt ja nichts Schlimmeres, als das Fenster auf Kipp zu... Also man denkt, man hat was falsch gemacht, hat aber schon alles richtig gemacht und stellt dann enttäuscht fest, Mist, ich bin nochmal zurückgegangen, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ja. Ja. Also das war dein Traum. Nee, ich bin nochmal zurückgegangen. Ich bin aufgewacht, nachdem mir eingefallen ist, ich glaube, ich habe das Fenster auf Kipp gemacht. Ah, okay, verstehe. Ja. Cool wäre es auch gewesen... Sag mal, auf Kipp oder auf Kippe? Auf Kipp. Kipp. Ja. Das Fenster ist noch gekippt. Ja. Cool wäre es gewesen, wenn du geträumt hättest, du gehst zur Arbeit, wärst zur Arbeit gegangen, hättest da 8 Stunden gearbeitet, wärst nach Hause gegangen und dann aufgewacht und dann nochmal 8 Stunden zur Arbeit. Ja, das wäre natürlich auch geil gewesen. Aber ich hätte die Arbeit schon alles im Traum erledigt, aber ja, da ich ja alles nochmal tippen muss und so weiter und mit den Leuten nochmal reden muss, hätte ich, wie im täglich grüßt das Murmeltier, nur als Arbeitsversion alles nochmal tun müssen, weil ja noch nichts erledigt war. Ja, aber ohne, dass du viel drüber nachdenkst. Also du hättest es routinierter gemacht. Du hast ja schon geübt in der Nacht. Stimmt, ja. Also manchmal denkst du ja auch bei der Arbeit, ich weiß nicht, Streetworker, was musst du viel dein Gehirn benutzen bei der Arbeit? Nee, Gehirn. Ein bisschen schon. Gehirn, ja, Teile davon. Oder mal Informationen recherchieren oder so. Oder Recherche. Aber kann man im Traum richtige Informationen recherchieren? Also bin ich im Traum, wenn ich träume, ich bin im Internet, bin ich dann... Im Internet oder träume ich nur im Traum-Internet bist du. Ist der Traum-Internet denn... Ist exakt identisch. Exakt identisch. Exakt ja gut, identisch. Bei meinen langweiligen Träumen ist er identisch, ja. Also genau, deine Träume. Ja. Bei anderen Leuten ist es abgefahrener Scheiß, bei dir ist es exakt identisch. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen langweiliger als das echte Internet. Ich glaube tatsächlich, mein Internet ist zensiert. Also da sind ganz viele Sachen dann auch noch rausgelöscht, also mein Trauminternet. Du kannst kein Inkognito-Fenster auf. Nee, da gibt es nichts. Brauchst mehr. Du auch gar nicht. Weil nee. Also ich müsste niemals Inkognito surfen, weil mein Trauminternet tatsächlich nur aus Nachrichtenportalen und irgendwelchen Statistikdatenbanken oder so besteht wahrscheinlich. Ja. Ja. Die Bild ist sogar ausgeblendet bei mir im Internet. Also zu aufregend. Zu aufregend. Zu aufregend. Oh Gott, stimmt die Schlagzeile wirklich? Und dann, weiß dann, was ja auch... Mein Traum schützt mich da auch aufzuwachen. Ja. Aber ich merke, also dadurch, dass du so langweilig träumst, bist du ein sehr erholter Mensch. Weil ich gucke dir gerade in die Augen und merke, du hast für dein Alter hinter sehr, sehr junge Augen. Ja, aber hinter den viereckigen Augen. Hinter, also hinter den viereckigen Augen. Du hast überhaupt keine Augenringe. Und du bist ja auch schon fast 50. 58. 58 ja. Fast 58. Ja. Bin ja, also bin genauso alt wie der jüngste Gottschalk-Bruder, glaube ich. Wie heißt der? Keine Ahnung. Bernd Gottschalk. Bernd mit D. Hans Bernd Gottschalk. Ja. Okay. Cool. Jo. Ich habe gute Nachrichten für alle, die Angst haben, fett zu werden gerade. Cool. Erzähl. Es dauert noch, ich habe vorhin nachgezählt, es dauert ungefähr noch 7 Monate, bis wieder oberkörperfrei Wetter ist. Sehr gut. Also ihr habt Zeit. Es ist scheißegal. Ja. Werdet einfach fett. Obwohl eigentlich auch traurig, weil wir zwei sind ja wirklich, also seitdem wir diesen Podcast machen, waren wir nie beide so fit wie jetzt. Optisch. Na, ja. Also wir beide zusammen jetzt genommen. Du bist noch immer, also als wir gestartet haben, warst du auf jeden Fall unfitter, als du jetzt bist? Ja. Ja. Körperlich. Ja. Nicht geistig. Also äußerlich. Vielleicht. Geistig ist der Verfall geistig. Über die ganzen Folgen zu hören. Und die Organe, die werden auch schwächer. Unserem Kopf hat diese ganze Podcasterei nicht gut getan. Aber körperlich sahen wir noch nie so gut aus wie jetzt, glaube ich. Also im Doppelpack auch. Ja. Wenn wir jetzt eine Live-Gala machen würden, würden die sagen, boah, wer sind denn diese zwei sportlichen jungen Herren? Und zack, kann man keine Live-Gala machen. Ja. Ja. Wollten wir aber dieses Jahr eh nicht machen. Nee, deswegen, nee. Wollten wir, hatten wir mal überlegt, aber machen wir nie wieder. Machen wir alle 2 Jahre. Oder alle 9. Ja, ungefähr so. Ja. Irgendwas zwischen 2 und 9 Jahren genau. Müsst ihr noch warten. Muss auf was Besonderes bleiben. Ja. Aber das ist, und woran liegt das, dass wir jetzt noch 7 Monate warten müssen, bis oberkörperfrei Wetter ist? Weil unsere scheiß Vorfahren sich auf diesem kalten Dreckskontinent angesiedelt haben in der Steinzeit. Ja. Warum? Was soll die Scheiße? Ich bin wirklich sauer. Ja, ich glaube, es hätte der Menschheit eh besser getan, wenn der Europäer vielleicht gar nicht aufgetaucht wäre. Weil, also, vielleicht wären dann die Kontinente, wo gutes Wetter ist, weil im Prinzip sind die Europäer immer, weil sie so schlecht gelaunt waren vom Wetter, maroden drumgezogen und haben Rohstoffe geklaut. Und wahrscheinlich wären alle Länder besser entwickelt, wenn wir Europäer nicht immer rumgezogen wären und so gerade so ab Südeuropa wäre alles locker easy, aber der Lebensstandard wäre ganz okay und wahrscheinlich wäre der CO2-Verbrauch. Eigentlich ist halt in Gefilden leben, wo du heizen musst, total dumm. Ja, genau. Ja. Die hätten, also ich meine jetzt wirklich ganz früher, also ja. Ich weiß nicht, ob es schon Homo sapiens waren. Ich rede jetzt wirklich von, warum sind die nicht in Afrika oder in Australien geblieben? Ja, auch. Und ich meine, nicht, dass mir das jetzt jemand wieder falsch auslegt, so warum seid ihr Menschen nicht in Afrika geblieben? So ist das nicht gemeint. Sondern nicht auf heute die Menschheit so. Hätte von vornherein genau. Da bleiben sollen. Ich kann mir das genau vorstellen, wie die da, hey komm, lass uns nach Norden ziehen. So, ja, da ist aber arschkalt im Winter, so im sechs Monate, sieben, acht Monate im Jahr. So. War ja, halt aber, mehr zu essen damals. Ja, da gibt es voll die fruchtbaren Böden. Komm, lass uns da hingehen. Ja, müssen wir das mit dieser Landwirtschaft überhaupt machen? Können wir nicht einfach Nomaden bleiben und rumreisen? Der Menschheit wäre eh geholfen gewesen, wenn sie ein bisschen fauler gewesen wäre. Wenn die einfach die verfickte Landwirtschaft nicht erfunden hätten. Ja. Weil, guck mal, durch die Landwirtschaft hat sich dann auch sowas wie Besitz entwickelt und also das Konzept Besitz und Neid und dies und das und jenes. Das hätten sie sich alle sparen können, wären sie schönen Nomaden in Afrika und Australien geblieben. Ich hoffe, Christian Lindner hört nicht unseren Podcast, weil der hat jetzt schon ein feuchtes Höschen, weil du Besitz gesagt hast. Ja. So richtig schön und Neid. Ich glaube, das sind so Begriffe, die Christian Lindner so horny machen. Also er kriegt da so ein halb ich glaube, er kriegt einen richtigen Boner. So. Ein Semi-Boner, oder? Also wenn Besitz und Neid auf seinen Besitz zusammenkommen, dann sitzt Christian Lindner da und du hörst so ein... Ja, ich höre ihn bis hier. Christian? Wo wohnt Christian eigentlich? In Berlin. Ja, entweder ist er der Mieter von irgendeinem Minister oder andersrum. Irgendwer wohnt in Christian Lindners Wohnung. Stimmt, ja. Aber das gefährliche Zeitwissen. Das war Spahn, glaube ich. Jens Spahn ist, glaube ich, der Mieter von Christian Lindner. Irgendwie so. Oder andersrum. Aber Spahn hat sich, das war auch vor ein paar Monaten mal in der Presse, dass er sich irgendwie ein sehr teures Haus oder Wohnung gekauft hat in Berlin. Wie kann er das wagen? Dieses miese Schwein. Genau, also ich gönne niemanden Besitz. Also ich finde, der Spahn schafft halt auch nichts. Also alle Politiker, die schaffen ja gar nichts. So. Lindner schafft nichts, ja. Nee, Lindner schafft tatsächlich nichts. Ja, Spahner macht ja schon Sachen, oder? Der ist schon viel unterwegs. Nee, ich wollte auch nur immer dieses Politiker-Bashing, weil angeblich so viel verdienen. Meinen, die haben ja auch lange Wochen. Also über Diäten bei Politikern reden, ist halt auch so... Das ist so alte BRD auch so ein bisschen, so die Neidgesellschaft. Glaubst du, die jammern auch über Überstunden? Oh, in meinem Vertrag steht, ich muss nur 39,5 Stunden die Woche arbeiten. Und haben gestern schon bei der Merkel 14 Stunden im Dings. Ja, ich weiß auch nicht, eigentlich müssten die ja nach öffentlichem Dienst auch besoldet sein. Und dann dürften Beamte die sind das, oder? Ja, aber dann dürften die ja eigentlich auch nur eine Maximalstundenzahl am Tag arbeiten. Und Wochenendarbeit ist ja auch in den meisten öffentlichen Fällen ausgeschlossen eigentlich. Genau, und du darfst irgendwie nur einmal alle 4 Wochen über 10 Stunden arbeiten. Ja. Und wenn du das gemacht hast, musst du danach irgendwie 12 Stunden Ruhe einhalten und so Zeug. Vielleicht sollten wir mal das Ordnungsamt, wer überprüft hat, der Zoll oder das Ordnungsamt? Genau. Ordnungsamt, glaube ich. Weil heute der baden-württembergische Landtag oder Regierung. Stimmt, da hat Kretschmann einfach die gesagt, haben sich auch Samstag schon. Samstag, ja. Aber der VfB spielt, das ist mir doch egal. So. Ja, wie unpatriotisch kann man eigentlich sein? Der FC Freiburg hat heute gespielt. Ich sage immer extra FC Freiburg. Das macht Freiburger Wahnsinn hier. Ist es so, ja. FC Freiburg. Ja, VfL Stuttgart. VfL Stuttgart und der FC Freiburg haben gespielt. Haben die gegeneinander gespielt? Nee. Ich habe mich nämlich vom Fußball verabschiedet. Er hat so, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, habe ich schon Folge. Erzählt. Ja. Ich sage auch keine Ergebnisse durch, weil die weiß ja jeder am Sonntag eh. Ja? Ja. Oder er interessiert sich nicht für Fußball oder sie, dann ist das ja auch gut. Ach so, wegen Spoilern und so. Ja. Wäre auch eine tolle Rubrik für einen Podcast. Fußball einmal monatlich alle Ergebnisse des Monats durch sein. Erste, zweite und dritte Liga, immer so am Ende noch so ein Block. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt uns mal in die Kommis. Peter spricht die dann ein, dann weiß er nochmal die Ergebnisse. Schreibt uns einen Brief, weil wir gucken nicht in die Kommis. Ja. Du, ich würde tatsächlich... eine kleine Rubrik schon abfeuern. Ja, bitte. Nochmal. Also ich hatte ja noch eine Rubrik. Vielleicht können wir die live einspielen, weil es noch zu früh für einen richtigen Abbinder, oder? Ja. Du weißt ja, dass ich die Rubrik auch mitgebracht habe. Ja, erzähl doch mal, was passiert denn in dieser Rubrik? Ja, ich finde eigentlich ganz schön, wir haben ja sehr viele Rubriken, die nie mehr auftauchen. Aber der hässliche Plural taucht nochmal auf. Oh ja. Ja, den hatten wir ja schon. Den hatten wir lange nicht. Ich bin letztes Mal über einen gestolpert. Wann war das? 2018 bestimmt das letzte Mal, gefühlt. Ja, ah, hier, 4.5.2019. Ah ja, genau, da kam er. Im Mai 2019, das waren noch Zeiten. Da waren noch Zeiten, aber waren dieses Jahr, siehst du mal. Okay, dann. Nee, letztes Jahr, 2019 war letztes Jahr. Das war ich versuche 2020 zu verdrängen, deswegen. Okay, gucken wir mal. Klingt jetzt auch schöner für die Leute. Naja, wenn nicht schön geklungen hat für die Leute, dann spiele ich den nochmal ein. War jetzt gut, es geht um den hässlichen Plural des Monats und das ist ja auch mal ganz kurz auch. Deswegen, der Plural von Porträts. Tatsächlich im Deutschen, mit Ä sogar geschrieben. Also Porträt, Foto, Porträt. Genau. Porträt. Porträt, mit Ä geschrieben und S hinten, Porträts. Das ist der deutsche Plural von Porträt. Genau, aber es ist sogar noch ein zweiter erlaubt und der fällt unter die Rubrik der hässliche Plural. Schon, ja. Aber wirklich. Porträte. Porträte. Ja. Stell mal. Le Porträt de Porträt. Ihr habt aber schöne Porträte da im Flur hängen. Klingt doch. Es klingt hässlich. Widerlich, ja. Ich habe Gänsehaut. Ja. Das ist der hässliche Plural des Monats. Porträte. Okay. Ja. Sollen wir den Abbinder nochmal abfeuern? Nee. Ja, klar. Ja, doch, komm. Moment, ich klicke ein bisschen rum. Ich finde gut, dass wir mittlerweile auch so professionell geworden sind, dass wir die Dinger dann sofort raushauen können. Und dann noch aus so einem schönen Monitorbox hören. Der hässliche Plural des Monats. Ist bestimmt auch so schön hochtönig. Ja, wir haben hier Soundsachen. Ja, aber das interessiert euch ja nicht. Macht das interessiert nicht mal mich. Nee. Ja, cool. Das war der hässliche Plural. Ja. Und schon eine Rubrik rausgeballert. Zwei schon sogar, oder? Zwei, was noch? Tiere? Nee, ich muss mal zu meinen Träumen noch. Ja, da brauchen wir echt mal noch ein Abbinderchen. Einen Binder. Ja. Hast du noch irgendwas Spannendes erlebt? Ey, ich habe so viel Spannendes erlebt. Ich bin über, es gibt einen Fisch, der heißt Bastardmakrele. Das ist ein... Wie ist die so drauf? So? Keine Ahnung. Ich hab das... Ist das so eine Makrele, die anderen... Oder ist sie einfach nur unehelich gezeugt? Sind nicht alle Makrelen, Bastardmakrelen, heiraten Makrelen? Ja, bestimmt. Ja, okay, ja. Dann ist die Bastardmakrele wahrscheinlich. Makrelen sind Fische, oder? Ja. Ja, kann doch, ja sein, dass das irgendwie Krebse oder. Nee, Makrelen sind diese kleinen Fische. Okay. Ich finde, Makrele klingt eher nach so einem Schalentier. Ja, aber Bastardmakrele klingt eigentlich echt ganz cool. So. Also könnte so ein Hip-Hop-Begriff auch sein. Ja, stimmt. Bastardmakrele. Ja, hier Bushido ist auch so eine Bastardmakrele. Darf man den dissen? Ich bin ja ganz so in diesem Hip-Hop-Game. Ich auch. Oder kommt der dann aus Berlin nach Stuttgart? Bad Cannstatt und sucht uns da. Ja, Bushido, wir leben in Bad Cannstatt. Genau, wir bezeichnen auch so Strichmännchen-Cartoons. Such uns in Bad Cannstatt. Bad Cannstatt. Wir haben auf jeden Fall immer Bad Cannstatt und wir haben auf jeden Fall immer eine Cabbie an. Ja, just follow your Bart. Ja. Ja, Hat Bushido den Bart noch? Ich bin ich da gar nicht. Keine Ahnung, ja. Bushido, ich habe überhaupt keine Verbindung. Vielleicht sollten wir mal... Zu Bushido. Das letzte Mal, als ich mit Bushido zu tun hatte, also... Nie persönlich. Als man Bushido gehört hat, da war ich noch in der Schule. Okay. Da hatte ich Mitschüler. Ich war Bushido. Schon aus der Schule raus, als man Bushido gehört hat, deswegen habe ich ja, Bushido nie gehört. Ja, bei mir war es auch Oberstufe, also so, da war ich auch schon 18 oder so. Ich kann mich noch eine Line erinnern, die kommt mir immer mal wieder in den Kopf. Die ging: Ein Schwanz in den Arsch, ein Schwanz in den Mund, yo, Gangbang. Der hat ja richtig diepe Texte. Da kann man auch sagen, Bushido ist eine Bastardmakrele. Also, wer so Texte schreibt. Wow! Das hat er doch nicht selber geschrieben. Aber es ist genial, oder? Ich meine, das ist ja ein Schwanz in den Arsch und in den Mund ist dann eigentlich ein Gangbang. Ja. Das war wahnsinnig tiefgängig. Sehr guter Mann, dieser Bushido. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum deutscher Hip-Hop, ich höre mir diese Sachen ja tatsächlich nicht an. warum das manchmal so einen Sexismusvorwurf hat. Jetzt langsam ahne ich, warum. Ja gut, das ist ja ein... Ja. Also darauf Sexismus... ich höre auf zu sprechen. Okay, cool. Aber das ist ja ganz normales Rap-Getexte, oder? Ja. Hast du sonst noch was außer der Bastardmakrele? Ich habe viele Sachen zum Abhaken. Das ist ja so beliebt, da machen wir sonst immer am Ende. Sollen wir ein paar Sachen abhaken von meiner Liste? Ja, dann mal her damit. Richtig einen rausballern. Und zwar habe ich tatsächlich mir mal irgendwann notiert und finde gar nicht mehr gut, Briefmarken, das Bargeld des kleinen Mannes. Ja, es war mal so, oder? Also ja, ich habe auch gedacht, so vielleicht in den 90ern. Briefmarken waren mal, hatten mal einen Wert, aber ja. Jetzt sind es ja nur noch so einmal... Alle 6 Monate kaufe ich mir eine Briefmarke. Und jedes Mal ist 10 Cent teurer. Ja, die werden immer teurer. Also wie viele Briefe verschickst du im, also wirklich privat, jetzt nicht bei der Arbeit, da macht man das ja irgendwie so. Bei der Arbeit sogar noch seltener. Manchmal mache ich ja so, so Projekte wie dieses Fabelbüchlein oder so. Dann verschicke ich relativ viel. Okay. Aber das hat immer nur mit meiner, das ist ja eigentlich auch eine private, das hat ja mit meiner privaten Kunst zu tun. Ja. Deswegen, private Kunst. Ne? Das hat mit meinem, das ist ja auch nur mal, das ist ja mein Haupterwerb, Autor zu sein. Das hat mit meinem Autodasein zu tun. Sonst verschicke ich tatsächlich selten einen Brief, wenn dann nur, weil irgendwas Behördliches von mir irgendwas haben will. Oder, genau. Und das, oder man kündigt mal irgendeinen Vertrag oder so einen Scheiß. Genau. Aber Briefe an sich schreibe ich keine mehr. Also sollte man Briefmarken das Bargeld des kleinen Mannes vielleicht auch gar nicht mehr groß machen, verstehen eh viele Leute gar nicht. Ja, hey, 1970 wäre es ein geiler Gag gewesen. 1970, in den 90ern hätte man zum Beispiel sagen können, Telefonkarten, die Kreditkarte des kleinen Mannes oder so. Aber funktioniert alles gar nicht mehr. Ja. Ich habe mein Handy gerade in Flugmodus geschaltet, weil ich es vergessen habe. Und jetzt geht meine hier Corona-rote Lampe an. Okay. Covid-Lampe an, dass meine Benachrichtigung... Ach so, okay. Ich habe jetzt gerade nur dieses rote Symbol gesehen und dachte, Moment mal. Was ist hier los? Hergekommen, jetzt machst du mich, hast du ein bisschen Covid mitgebracht. Aber du hast kein Covid mitgebracht, Du hast Bitburger mitgebracht. Krombacher. Krombacher, ja. Du trinkst Bitburger, das ist echt ein Risikogebiet im Moment hier. Der heißt Bitburg Prüm. Ja, ich sitze hier mit einem Mann, der Prüm heißt und trinkt einen Bitburger. Kreis Bitburg Prüm ist so das Risikogebiet Nummer 1. Nee, mittlerweile auf Platz 4 wieder. Oder 3, 4, ja. Aber ich war da lange nicht mehr, deswegen fühle ich mich sicher. Ja, aber ich meine, ich bin hier sozusagen gerade in Bitburg Prüm und meine Corona-Warnlampe geht gerade an. Ja, Zufall? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Cool. Dann hatte ich mir noch notiert tatsächlich Hotel Abgrund. Und ich weiß nicht, Hotel Abgrund finde ich auch einen schönen Namen. Könnte ein Film sein. Ja, Wes Anderson oder Wim Wenders. Ja. Sowas. Ja. Oder auch tatsächlich so ein Tarantino-Film, die deutsche Übersetzung dann halt. Hotel Abgrund. Ja. Obwohl, müsste eigentlich ein deutscher Regisseur oder Autor auch sein, weil tatsächlich im Prinzip... Hotel Abyss. Auch guter Name. Die Abyss gibt es aber 1000 Mal schon. Also Hotel Abgrund gibt es, glaube ich, noch nicht. Nee, aber finde ich nicht so catchy wie Hotel Abgrund. Hotel Abgrund finde ich cool, ja. Und ich frage mich, warum ich mir das notiert habe. Vielleicht bin ich tatsächlich auch an einem Hotel Abgrund vorbeigekommen oder habe gedacht, es wäre ein guter Hotelname. Ja. Wo, in welcher Stadt? So St. Pauli oder so, oder? St. Georg. Ja, oder tatsächlich an so einer Schlucht tatsächlich. Ach so, ja. So in der Natur. Ja, Hotel Abgrund. Ich dachte eher an jetzt so eine, weiß nicht, South End in Chicago oder St. Georg in Hamburg oder... Ja, da auf der Schanze würde es auf jeden Fall funktionieren, Hotel Abgrund, würde jeder buchen, ja. Ja. Machst du ein billiges Hostel hin und dann... Ganz billig machen und auch extra schäbig und man muss es einfach nicht putzen, man spart Geld und verkauft es als USP. Genau. Und wenn jemand sagt so, oh, die Zimmer sehen aber übel aus, bist hier am Abgrund. Nee, das heißt so. Du bist halt am Abgrund. Das ist genial. Ja. Also der Absturz kommt heute Abend auf der Schanze, aber jetzt stehst du erstmal am Abgrund und der Abgrund ist dreckig. Weil da kann man sich auch, vielleicht sollte ich Rezeptionist werden einfach. Ich rede dann keinen richtigen Dialekt so, sondern einfach immer nur so vorne im Mund. Du bist jetzt im Hotel Abgrund, also da dreckig, weil du gehst ja heute Abend eh auf die Schanze und dann willst du abstürzen. Also ohne jede Betonung, immer monoton. Ich habe ein Problem hinten in der Dusche. Das ist mein Problem. Schön für dich. Ey, wenn dieser ganze Coronavirus Disease 19 Quatsch vorbei ist. Machen wir einen Hotelabgrund in Hamburg. Machen wir einen Hotelabgrund auf. Du bist mein Rezeptionist. Das ist schön, ich mach den Laden auf, dich stelle ich ein. Ich zahle dir 9,46 die Stunde. Dafür kriegst du bei uns auch ein Bettlaken. Für 9,46 Euro? Bettwäsche kostet 9,46 Euro die Stunde. Der Preis ist so krumm, weil jetzt die Mehrwertsteuer auf 16%, deshalb vorher war es... Nee, die kommt dann wieder auf 19 hoch oder so. Da kann man sich so eine Begründung dann ausdenken. Ja. Frag mich doch einfach für das 9,46 Euro ist. Da musst du die Merkel fragen. Ich mach die Steuern nicht. So, weißt du, da kannst du immer so patzig einfach so. Schieb immer alles auf die große Politik. Ja. Was Preise betrifft. Perfekt. Und wenn was dreckig ist, dann halt einfach auf Konzept des Hotels. Genial. Und zack, ist eine Idee geboren. Genau. Und wir müssen auch, wir nennen auch einfach Hotel Abgrund, obwohl es eigentlich nur das schäbigste Hostel auf ganz St. Pauli ist. Das muss er auch erstmal schaffen. Das steht aber dann ganz klein unten drunter dann. Ja. Auf den Karten, die wir haben. Super. Einfach mal umgekehrte Psychologie. Wir machen aber auch als Werbekarten so wirklich schöne Visitenkarten in schwarz mit goldenem Druck, Hotel Abgrund, dass das so Grand Hotel mäßig aussieht. Ja, aber so ein bisschen verfallen. So, blättert schon so ein bisschen ab, diese goldenen. Oh ja, das ist schön. Schrift, ja. Diese Vergoldung der Schriftzeichen. Sahen die Karten eigentlich mal neu aus? Keine Ahnung, muss den Chef fragen. Wann habt ihr die eröffnet? 2021. Vermute ich mal. 22. Ich fühl mich so, als wäre ich schon seit 30 Jahren hier. Keine Ahnung, wann wir aufgemacht haben. Da musst du die Merkel fragen. Ihr habt letzte Woche aufgemacht. Da habe ich die Eröffnung verpasst. So. Ja. Ja. Einfach auf nichts einlassen. So. Und der Abgrund, finde ich, den Namen würde ich auf jeden Fall kaufen. Ich finde es schön, wenn du dann auch immer mit so einer abstrus großen Sonnenbrille und einem Halstuch immer einmal am Tag einfach nur, aber schon so leicht angetrunken vorbeikommst. Ich jetzt? Um zu gucken, ob alles läuft. Aber auch immer nur tatsächlich voll laut mit dieser Sonnenbrille an, Halstuch irgendwie so ein bisschen übertrieben, dann immer die Tür auf und dann mich euphorisch begrüßen, kriegst aber von mir keine Euphorie zurück, weil ich bin der Erste. Und dann so, und läuft alles so, weißt du, so einmal aufgestochen, dann gehst du irgendwie hinten in so ein Zimmer, wo nur privat draufsteht, aber da haben wir eigentlich nur einen Besen drin stehen, weil wir putzen ja nie, außer hinter der Rezeption, weil wir da selbst ein bisschen Ordnung haben wollen. Da gehst du da halt kurz mal rein, schreist ein bisschen rum, so als würdest du noch irgendwelche Leute anschreien, kommst wieder raus, begrüßt irgendeinen Gast, einen wahllosen Gast, total euphorisch und nett. Oh, willkommen in unserem Haus und dann bist du wieder weg. Und das passiert so einmal am Tag. Genial. Und dieses leicht angetrunken bin ich sowieso immer, wenn ich in St. Pauli bin. Ja, siehst du, perfekt. Also, tagsüber. Und wenn du dann raus bist, dann fange ich nämlich an, so richtig dreckig über dich zu lästern halt. Dann vor den Gästen so. Ja, ja. Der Chef, ich wollte mal ein schönes Hostel machen, aber der Chef, der macht hier gar nichts. So. Aber trotzdem ohne die Stimme zu, nur vorne die am Tresen wirklich mitbekommen. So. Genial. Ja, machen wir. Cool. Machen wir nächstes Jahr. Cool. Cool. Hotel Abgrund. Ja. Genau. Sonst habe ich nur noch zu bieten, tatsächlich, ich habe letzt Vorabendfernsehen gesehen, zwischen Gefragt, Gejagt und Quizduell oder so, kam wieder eine Werbung für eine Zeitschrift namens Britta, wo du dann noch die Paula dazu bekommen hast. Okay. Und als weitere Zulage hast du tatsächlich das Heft bekommen, die 100 besten Rezepte mit Hack. Geil. 100, ja gut. Die 100 besten Rezepte 100 mit besten. Hack. Also es gibt, also wie viele 1000 Hackrezepte existieren auf der Welt? Also die 100 besten Rezepte mit Hack. Also ich würde vielleicht selber 12 zusammenkriegen oder so. Ich habe sogar extra danach geschaut. Ich war noch im Rewe zwei Tage später und habe bei den Frauenzeitschriften extra geguckt, ob ich diese Zeitschrift mit der anderen Zeitschrift und den 100 besten Rezepten mit Hack, weil sonst hätten wir ein Voting über Jahre hier im Schaumbad machen können. Boah, wäre das geil gewesen. Was ist das beste Hackrezept? Von, wie heißt die Hauptzeitung? Ich glaube, die hieß Britta. Paula oder so. Okay. Ja. Irgendein Frauen. Wenn du zu so einem Kiosk gehst, also zum klassischen Zeitungshändler, die bestellen dir alles. Also kannst du machen. Musste ich mal machen. Ja, aber es war eine Zeitschriftenbeilage. Das hat der Problem. Ja, also, nee, aber diese Zeitung, die kriegt man bestimmt. Wenn ich jetzt in Stuttgarter Kiosk reinlatsche und sage, hier, ich glaube, sie hieß Britta, kann aber auch sein, als sie Heidi hieß. Oder so. Marianne oder Horst. Jedenfalls war da noch eine zweite Zeitschrift dabei. Und diese zweite Zeitschrift, die in dieser Plastikfolie mit eingeschweißt war, hatte noch eine dritte Beilage. Und da waren die 100 besten Rezepte mehr Tag. Die müsste ich haben, bitte. Kein Problem. Ich glaube, wenn man sich da wirklich dahinter klemmt. Du musst den einen, den vielleicht gibt es den auch sogar in Stuttgart. Ich vermute eher nicht, dass es ihn in Stuttgart gibt, aber in irgendeiner Stadt Deutschlands gibt es den einen Kioskbesitzer, der sich fühlt wie so ein Bibliothekar dann in dem Moment und sagt, die suche ich dir raus. Die suche ich Junge, dir raus. Junge, ich klemme mich mal hinter das Telefon. Ja, ich ruf direkt mal bei Boda an. Das klingt mir nach einer Boda-Zeitschrift. Da frage ich mal direkt nach, da kenne ich den Vertriebsleiter. Hier, grüß dich, Heinz. Und wenn keiner rangeht, schicke ich einfach einen Fax. Genau. Aus dem Kiosk raus, ja. Ja. Ich habe heute schon sehr viele Rollen gespielt, merkst du das? Ja, wir sind hier total. Weil man so wenig Leute in letzter Zeit sieht. Ja, ich glaube, ich spiele mal auf. Wir haben auch schon afrikanische Rollen. Und australische Steinzeitmenschen gemimt heute. Ja. Alles. Ja. Kioskbesitzer. Du hast mich als Hotelführer. Wie nennt man das? Hotelführer. Hotelführer. Hotelführer. Schönes Wort. Schöner Titel. Das will ich auf meiner Visitenkarte. Hotel Abgrund, Peter Schaumbadi, Hotelführer. Finde ich gut. Das passt auch zu deinem Auftreten, wenn du dann einmal am Tag rein. Du kannst dann, auch wenn du diese Karten hast, kannst du den Leuten dann immer welche in die Hand drücken als Chef. Weißt du, so, hallo, hier, der Hotelführer, hallo. Hotelführer. Und ich sitze halt dann wieder an der Rezeption, weil ich habe keine Karten. Also ich schreibe meinen Namen, wenn jemand was von mir wissen will, immer auf so ein gelben Abriss postet. Aber schreib auch tatsächlich, ich werde mir Mühe geben, wenn dann jemand, ein Fachmann rangeht, der kann dann noch Schrift erkennen. Aber für alle anderen Menschen ist das einfach nur noch so, als hätte ich so meine Hand locker irgendwie so über dieses, einmal mit dem Stift über dieses Post-it gezogen, so. So ein Strich, weißt du, so ein verzitterter Alkoholikerstrich. Also ich meine, dein Name interessiert eh kein Schwein. Warst du mal in einem Hotel und hast dich für den Namen des Rezeptionisten oder der Rezeptionistin interessiert? Ich glaube, andere Rezeptionisten tun dort und das werde ich dann rausfinden. Also ich glaube, das ist wie so eine Geheimkaste, die Rezeptionisten. Also untereinander, die halten, ja, in der... Die haben ja auch viele Fäden in der Hand, die bekommen ja auch viel mit. Aber ich meine, ich glaube, die Gäste interessiert das doch ein Scheiß. Aber die Gruppe mit dem größten Einfluss der Welt. Der Welt sind Rezeptionisten. Noch vor den Reptilienmenschen und ja. Bilderberg. Also die Reptiloiden aus dem Erdkern kommen deswegen nur getarnt hier hoch, weil sie Angst haben vor den Rezeptionisten. Ah. Die Rezeptionisten retten uns den Arsch. Okay. Ja. Okay. Und du willst da rein in diese Elite? Natürlich, klar. Okay, und deshalb soll ich ein Hotel in St. Pauli aufmachen, das Hotel Abgrund heißt. Und muss den ganzen Tag angesoffen mit Schal rumlaufen. Aber du bist ein Hotelführer. Ich bin also, absolut dabei. Ja, also für mich, klar, nutze ich das als Sprungbrett. Klar, logisch. Ja, hey, bin ich transparent. Sein, genau. Ich darf dir dann auch nicht verraten, was wir Rezeptionisten so heimlich machen. Weil wir ich habe ja auch was davon. Ich bin den ganzen Tag angesoffen und habe einen Schal. Stimmt. Nee, ein cooles Halstuch eher. Genau, meine ich ja. Ich so, sehe schon so Seide. Farbe? Oder einfarbig oder Muster? Nee, so klassisch Hauptton rot, aber dann so ein schickeres Muster. So. Okay. Ja, oder vielleicht auch blau mit Gold. Der passt dann auch gut zu deinen Visitenkarten. Ja, und das hat auch was von so einem Kapitänshut. Ja. Nennt man ja auch so, ja. Kapitänshut. Der Kapitänshut. Genau. Matrosenmütze und Kapitänshut. Herr Kapitän, Ihr Hut ist schief. Jawohl. Jawohl, ich bin ja Hotelführer. Jetzt kommt er wieder mit seinem Hut hier rein, der scheiß Kapitän. Das wird fantastisch. Ja. Ich wollte schon immer mal in Hamburg leben und Kapitänshüte tragen. Das Coole ist eigentlich, Schatz. Wir brauchen nur ein Gebäude, weil mit diesem ganzen anderen, was ein Hotel ausmacht, und das ist, müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Es wird halt einfach ein Drecksloch. Die Leute werden schon selbst aufräumen. Und das ist, glaube ich, das Einfachste auf der Welt, ein Gebäude in der Sternschanze zu kriegen. Locker. Easy. Die gibt's da ja. Da gibt's hunderte Gebäude. Ja, da stehen ja echt viele Gebäude. Das ist alles voller Gebäude. Perfekt. Alles klar, wir machen jetzt eine Pause. Machen wir, genau. Ja. Aber ich würde sagen, wir nutzen die Pause dafür, tatsächlich eine neue Rubrik. Pissen und Bier holen. Ja, und eine neue Rubrik wird eingeführt. Da läuft jetzt ein Abbinder, der das nächste Spiel dann ankündigt. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat das denn gesagt? Das hat er nicht wirklich gesagt. Hat er das wirklich gesagt? Er hat das wirklich gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Wer hat's gesagt? So, willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Jetzt kommt die neue Rubrik. Wer hat es gesagt? Wer hat es gesagt? Ist kein neues Spiel eigentlich, gell? Aber das Schöne war auch, als ich dir eben den vorgespielt habe, damit du auch weißt, wie geht denn der Abbinder, hast du gesagt, jetzt kommt bestimmt irgendwann mit, wer hat es gesagt? Friedrich Merz. Und tatsächlich ist Friedrich Merz Teil des Spiels. Klar. Ja. Und zwar habe ich tatsächlich, ich bin über eine Aussage gestolpert von Friedrich Merz, wo ich dachte, uiuiui. Und dachte dann so, was hat denn der gute alte Horst noch so gesagt? Und deswegen ist dieses Spiel tatsächlich, wer hat's gesagt? Horst Seehofer oder Friedrich Merz? Okay, das ist schwer. Das ist schwer, ja. Ich wollte dir auch nicht zu leicht machen, genau. Okay, ich bin gespannt, ja. Genau. Ich muss noch die frische Maske kurz richten, so. Jede Pause eine frische Maske. Ja, ja, klar. Ich benutze die Einwegmasken. Voll gerotzt. Ich benutze die Einwegmasken wie andere Leute Klopapier. Ja, meine ist immer durchsichtig nach einer Viertelstunde, weil meine Nase so fettig ist. Okay, ja. Ja, ich habe sehr fettige Lippen. Also, Ich habe eine fettige Nase. Ja, ich wurde früher in meiner Jugend, wurde ich als Labello benutzt. Also für meine ganze Klasse so. Wenn jemand raue Lippen hatte, musste ich der Labello sein. Also ich war ein menschlicher Labello. Hast du alle geknutscht? Nee, die haben mich einfach als Labello benutzt. Die haben sich halt an mir gerieben mit ihren Lippen. Ah. Am ganzen Körper. Also der ganze Körper. Ja, ich war so ein Fetttiegel war ich damals. Ja. Geil. Ja, sehr viel Akne und deswegen ist immer irgendwas aus mir rausgekommen. Ah, verstehe, Akne. Ja. Talg. Aber Talg und Fett, also. Talg. Ja, Talg und Fett. Talg oder als Teig. Mit meinem Background muss ich mir keine Mühe geben, SCH und CH zu unterscheiden, genauso wie G und K. Alles das Gleiche. Ach, G und K sind ausgleichen. Wenn ich da Lust drauf habe, ist er so. Nee, weil ich nur Teig verstanden habe. Talg. Talg. Talg. Okay, lass uns das Spiel spielen. Stimmt, wir hatten ja einen Abbinder. Aber man darf sich auch ruhig nochmal verquatschen. Ganz kurz, die Regeln sind. Du musst einfach nur sagen, wer hat's gesagt. Also Horst Seehofer oder Friedrich Merz. Okay. Und ich sage auch direkt, ich habe keine Falle eingebaut. Also jede Aussage ist entweder von Friedrich oder von Horst. Okay. Vielleicht geben wir ihnen noch coole Spitznamen. Ich würde sagen, der Merzi oder Merzheimer oder wie möchtest du Friedrich Merz nennen? Also irgendwo in der Heute-Schau oder so heißt er Fotzenfritz. Fotzenfritz, ja, so heißt er da. Aber das finde ich zu vulgär. Ja, sagt man so ungern dieses F-Wort. Genau, also ich finde auch, im Podcast zuckt man schon zusammen und die Heute-Schau als öffentlich-rechtliches Format benutzen auch immer dieses böse Wort. Wir können ihn ja einfach Fummelfritz nennen. Fummelfritz. Und Horst Seehofer ist natürlich ein Eisenbahnhorsti oder... Nee, irgendwas mit H, wir brauchen eine Alliteration. Hitlerhorst. Hitlerhorst. Naja, aber Hitler war ja auch nur ein Einzelfall, deswegen... Ja, genau. Horst ist ein Horst. Doppelfall? Nee, also weil er ja auch Studien nicht so geil findet bei der Polizei, weil alles Einzelfälle sind. Man kann so von jetzt, einem... Ja. Man kann aber wirklich auch behaupten, Adolf Hitler war ein Einzelfall. Also die Person Adolf Hitler. Ja, gab es nur einmal. Ja. Ja. Okay, nehmen wir den einfach Horst, oder? Horst oder Horst Fritz. Seehofer. Horst Seehofer. Horst Clemens Karl Seehofer. Horst Clemens Karl Seehofer oder Friedrich Merz oder Fummelfritzi. Fummelfritzi. Fummelfritz und Horst Karl Siemens. Okay, ich glaube, der erste ist leicht, den könntest du auch mitbekommen haben. Wenn ich eine Jahreszahl gefunden habe, sage ich dir die auch mit dazu. Mhm. Das ist ja manchmal auch ganz hilfreich. 2018, Zitat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Horst Seehofer. Richtig. Yes. Ein Punkt für mich. Notieren wir das irgendwie? Ja, merkst zähl du? Doch mal deinen Punkt. Du kannst hier in den Staub so Strichen machen. Zähl doch mal deinen Punkt. Weil ich habe, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aussagen. Du kannst also maximal 9 Punkte machen. Okay, einen von 9 habe ich schon mal. Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen der rechtskonservative Idiotentest. Wenn du 6 machst, bist du safe. Dann erkennst du rechtskonservative Politik, die leicht am Populismus schlägt. Sagen wir mal so. Okay. Dann hast du da den Durchblick. Das ist so wie bei der Bravo unten, wenn man so einen Test macht. So, du bist ein toller Rechtspopulisten. Erkenner. Okay, du hast einen aus 9 jetzt. Mhm. Okay. Die nächste Aussage ist auch aus 2018. Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Wir erinnern uns, da haben Hetzjagden stattgefunden. Also Nazis haben irgendwelche Ausländer durch Chemnitz gejagt, deswegen. Okay, das klingt so, ich meine, Horst Seehofer war 2018 Innenminister, das klingt so nach so einem Innenminister aus, also das ist halt sein Ressort, deshalb würde ich das Horst Seehofer geben. Safe Nummer, ja, richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach ich mal einen Strich in den Staub. Ja. Da steht das Mikro halt drauf, deswegen sollten wir ja, vielleicht, komm. Mein Staubmikro. Als ob wir... Deswegen habe ich eben auch gehustet, das ist nur der Staub auf der Mikrofonablage. Die Ablage wurde einfach nicht geputzt. Okay. Danke, Mama. Jetzt habe ich keine Jahreszahl, konnte ich nicht rausfinden, wann die Person das gesagt hat. Okay. Kannst du eigentlich durch dieses Blatt, ich muss da so hoch... Nee, ich sehe nichts, okay. Wir haben Probleme mit Ausländern. Probleme, die mittlerweile die Menschen zutiefst beunruhigen und bewegen. Mit Kriminalität, mit sehr hoher Ausländerarbeitslosigkeit, mit ungelösten sozialen Konfliktstoffen, auch mit der übrigen Wohnbevölkerung. Was ist denn die übrige Wohnbevölkerung? Die Kartoffeln. Die Kartoffeln sind laut der Person genervt von den Ausländern, weil die auch irgendwo wohnen. Das ist ein schöner Begriff für Bürger, Einwohner, was weiß ich, oder Kartoffeln, übrige Wohnbevölkerung. Mit ungelösten sozialen Konfliktstoffen, auch mit der übrigen Wohnbevölkerung. Das ist jetzt, ich würde jetzt einfach nur, weil, auch so vom Sprech her klingt es schon nach eher Fritzi, oder? Ist Fritz. Fummelfritzi? Ja, weil jetzt auch zweimal Horst war, ist jetzt Fritz auch dran. So, das, aber so will ich jetzt mal nicht vorgehen. Warte mal, das klingt ja so ein bisschen Bundeskanzler-Wahlkampf-Scheiß. Es ist Friedrich Merz. Ja. Yes, ja. Drei. Okay, zum rechtsextremen Anschlag in Halle, den wir leider 2019 hatten. 19 war es. Genau. Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Oh Gott. 2019 Täter in der Gamer-Szene suchen. Okay. Also ich hätte jetzt von, das Problem ist sehr hoch. Das klingt schon mal nach einem bisschen, also ich glaube, Friedrich Merz kann sie ein bisschen besser ausdrücken. Deshalb würde ich das eher Horst geben. Gamer ist dann aber wieder so ein Wort, ich glaube nicht, dass Horst Seehofer das Wort Gamer kann. Deshalb bin ich da bei 50-50. Warte mal, ich sag aber eher, das ist Horst Seehofer. Richtig. Yes. Ja. Ich meine, das Problem ist sehr hoch. Das Problem ist sehr hoch, ja. Ich glaube auch, das so Spiel ist ganz so schwer, weil so Horst Seehofer halt auch immer so. Und vor allen Dingen Täter 2019 in der Gamer-Szene suchen. Ich glaube, Fummelfritzi hätte das auch tun können, aber es war tatsächlich Horst Seehofer. Also du hast 4 aus 4 bisher. Du bist echt gut unterwegs. Ich bin einfach ein geiler Typ. Aussage zu Moria, zum Lager. Das war ja erst jetzt, oder? Oder ja, die ist von 2020, aber war vor dem Brand. Mhm. Also als Moria noch als menschenunwürdiges Lager einfach total überbevölkert war. Ja, war ja vorher schon bekannt, dieses Lager. Vielleicht auch das ist ein Vorschlag oder das ist eine Feststellung, die ich auch mutig finde. 40% der Lagerinsassen sind bereits abgelehnte Asylbewerber. Sie sind nicht berechtigt, diese Lager in Richtung Europa zu verlassen. Also die Frage ist, wo sollen sie hin? Sollen sie im Lager bleiben oder werden sie wieder in ein Boot gesetzt? Aber 40% sind schon abgelehnte Asylbewerber, obwohl sie gar nicht geprüft wurden. Aber Okay, das ist halt immer, das eine ist ein wirklich ein Bundesminister, das andere ist einer, der Bundeskanzler werden will. Ja, aber das Ding ist halt, der Bundesminister ist auch keine safe Nummer als Bundesminister. Nee, das nicht, aber trotzdem drückt es sich ein bisschen, deshalb ist es dann eher so ein Friedrich Merz, weil das ist schon abartig, also von, wenn man das Wort Lagerinsassen benutzt und so. Ja. Und ich glaube, so weit würde nicht mal Horst Seehofer gehen, deshalb glaube ich, ist es Friedrich Merz. Es ist Fummelfritzi. Yes, ich habe 5 aus 5, ja. Du merkst schon, man merkt schon, also man hält Horst Seehofer immer für einen ganz fiesen Populisten, aber Friedrich Merz, der ist einfach nochmal, der ist halt noch so die 90er so. Ja. Ja, ja, der hat halt auch nicht wirklich, also. Er hat es auch nicht verstanden, er hat einfach nichts verstanden. Na, und er muss nicht ganz, also ich meine, er hat kein Amt inne. So, deshalb Weißt du, wie ich meine? Ja. Deshalb muss er sich nicht ganz, also muss nicht sich ganz so vorsichtig ausdrücken. Okay, du hast 5 aus 5 und ich glaube, die nächste Nummer ist eine relativ safe Nummer. Kindergärten brauchen wie Schulen und Universitäten eine eigene Kapitalbasis. Da müssen Eltern und Ehemalige eben entsprechend einbezahlen, wenn sie die Qualität sichern und erhalten wollen. Das klingt nach so einem wirtschaftsliberalen Quassel. Und ich meine, die CSU sind ja sozial. Deshalb sage ich, ist Friedrich Merz. Ist Friedrich Merz, ja. Yes. Neoliberales Friedrich Merz. Genau. Finde ich aber auch ganz cool, dass die Alumni eines Kindergartens, du solltest deiner Kita mal ein bisschen Geld schicken, damit die auch die Qualität aufrechterhalten können. Ja, die haben mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und deshalb bin ich da im Förderverein noch von Humboldt-Kindergarten in Heidenheim. Sehr schön. Ja. 2001, Zeitreise. Okay. Wovereit hat gerade seinen Satz gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Probleme aus den 2000ern, die man gerne noch mal hätte. Das war noch Zeit. Wo noch, ja. Jedenfalls hat Wovereit gerade gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und die Person hat dann gesagt, als er gefragt wurde, Mensch, Wovereit homosexuell, was sagen Sie denn dazu? Solange er mir... Oh, klingt nach Jens Lehmann auch als... Ja. Solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Oh Gott. Das könnten wirklich beide sein, weil vor allem 2001 hatte ihr Merz auch noch, war er noch Abgeordneter, ja, oder Minister oder was war der dann? Ne, 2001 war... Wann war, ich glaube, da wollte er die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, war der große Wahlkampfthema, bevor dann Merkel Kanzlerin wurde. Das war Seehofer mit dem Bierdeckel, oder? Nee, Friedrich Merz war mit dem Bierdeckel. Echt? Ja. Okay, weil, da waren die ja Opposition. Aber ich meine, die Aussage, das kannst du ja gar nicht einordnen. Das können, aber können wirklich beide, das alten wirklich weißen beide Männer sein. Gesagt, naja, das ist ja auch so, gell? Also, ja, ich würde jetzt einfach raten, weil, ich sage Friedrich Merz. Ist aber trotzdem wieder ein Treffer. Yes. Also 7 aus 7, das ist echt eine große Nummer, die du da machst. Okay. 2 haben wir noch. 2015. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Oh, den Satz kennt man. Das ist 15 war Merz auch, glaube ich, noch nicht so, war noch nicht auf der Bildfläche. Der war ja weg und kam dann erst wieder vor einem Jahr oder zwei, als man sich überlegt hat, wer wird als nächstes Bundeskanzler. Seehofer war aber immer da, deshalb war das Seehofer. Richtig. Yes. 8. Ach, ja. Und auch gut mitgedacht, weil 2015 war natürlich Merz irgendwo in irgendeinem Vorstand und hat ein Schweinegeld verdient. Ja, genau, den hat man ja überhaupt nicht mitgekriegt bis vor 2 Jahren. Ja, als er nochmal gerochen hat, so, oh, die Merkel ist weg. Ja. Bald. Jetzt sollte ich aber nochmal aus meinem Türmchen rauskommen und... Ich will jetzt Präsident werden. Ja, wahrscheinlich hat Friedrich Merz, ich schätze den so ein, der hat kurz so geguckt, wie viel habe ich denn... an Kapitalanlagen und wie viel habe ich auf meinem Konto und dann so, auf 5 Jahre Politik könnte ich eigentlich nochmal mir leisten. So denkt Friedrich Merz, glaube ich. Ja, vor der Rente noch ein bisschen. Genau, und dann kann man noch einen guten Vorstandsposten für danach wieder abgreifen. Also ich glaube, genau, er... für einen russischen Konzern. Vielleicht. Er ist Optimizer. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz heikler aus 87. Da waren beide auch tatsächlich aktiv in der Politik schon. Mhm. Und zwar... die Person geriet als Bundestagsabgeordneter in die Kritik, als er 1987 das Bundesseuchengesetz auf AIDS-Kranke anwenden wollte. Er forderte Infizierte, und jetzt kommt das Zitat, Infizierte in speziellen Heimen zu konzentrieren. Oh Gott, konzentrieren. Ja, AIDS-Kranke in Heimen zu konzentrieren, war tatsächlich ein Vorschlag. Konzentrationsheim könnte man das nennen. Ja, zum Beispiel. KH. KH. Krankenhaus und Konzentrationsheim, beides KH, ja. Das ist eine aber gute Idee. Wirklich AIDS-Kranke einfach mal in Heimen zu konzentrieren. Ich dachte, das hätten die gemacht tatsächlich in den, nee, das, in den 80er. Also, allein die Diskussion ist so schockierend, dass das einem hängen geblieben ist, aber sie haben schon so... Zentren. Nein, Quarantänen verhängt, glaube ich, aber in wirklich alle AIDS-Kranken in Deutschland zusammengetrieben und in Heimen konzentriert haben sie nicht. Nee, das nicht, ja. Aber es gab. Aber das war der Vorschlag von. Es gab 87, so Zentren, ja. wo sie AIDS-Infizierte. Ja. Also wer hatte den Vorschlag? Unser Heimatminister oder unser zukünftiger Kanzler? Oh, jetzt, das ist jetzt auch. Unser Heimatkanzler oder unser zukünftiger Kanzler? Das ist ziemlich hoher Druck jetzt. Ich habe 8 von 9 richtig. Genau. Passt zu beiden. Merz war schon ein richtiger Wichser immer. Ja. Und Seehofer auch, aber nicht ganz so ein ekelhafter Wichser, oder? Weiß ich nicht. Deshalb sage ich, es war Friedrich Merz. War tatsächlich Horst Seehofer, der diesen Vorschlag gemacht hat. Ja. Fuck. Auf den letzten, aber trotzdem sehr gut. Also du erkennst 8 von 9, ja. Rechtskonservative, die mit dem Populismus kuscheln, erkennst du sehr gut. Ja, also aber 87, ich meine, das ist ja so lange her. Das würde Horst heute nicht mehr sagen. Da würde Horst heute nicht mehr sagen, weil er heute einfach wahrscheinlich auch Sachen einfach ghosten würde. So wie Moria hat er ja auch über 4 Tage geghostet. Ja. Und dann sich mal dazu geäußert. AIDS-Kranke würde er heute einfach 2 Jahre lang ghosten. Weil sonst würde er ja, die sind ja eh alle schwul und er will ja nicht, dass die sich ihm nähern. Genau. Nee, das war der Horst? Nee, das war Friedrich Merz. Ja. Genau. Weil alle AIDS-Kranken sind schwul. Also, wenn ihr AIDS habt und schwul seid, nähert euch bitte nicht Horst Seehofer und auch nicht Friedrich Merz. Ich würde aber allgemein insgesamt sagen, man sollte sich nicht Horst Seehofer oder Friedrich Merz nähern. Wenn ihr kein HIV habt und heterosexuell seid oder sonst sexuell, haltet euch auch von den Männern fern. Ja, genau. Ja. Allgemein haltet euch von allen Menschen gerade fern. Ja, im Moment von allen fernhalten, wenn dann Covid-19 überstanden ist, nur noch von Friedrich Merz und Horst Seehofer fernhalten, Andi Scheuer vielleicht mal helfen. Vielleicht sollte man nach Corona Andi Scheuer helfen, sich von den anderen 2 fernhalten. Und ja, das sind doch schon mal ganz gute Tipps eigentlich. So. Ja. Ja, alle anderen ablecken. Alle anderen ablecken, weil das darf man dann ja wieder. Und vielleicht ist die AfD nach Covid ja auch weg, weil die sich alle dann doch noch infiziert haben. Weil die tragen ja keine Masken. Ja. Ja. Donald Trump zum Beispiel, ach, die große Vorhersage. Tatsächlich, ich habe ja häufig schon unseren Tommy, den wir beide so lieben, Tommy Gottschalk. Wir lieben Thomas Gottschalk. Schon immer auf die Todesliste gesetzt mit einem schlechten Gewissen. Aber ich glaube tatsächlich, Donald Trump ist im nächsten Jahr, also ab heute bis 2021, Oktober 2021, bis dahin ist er irgendwann umgekippt. Weißt du? Der hatte jetzt Corona und läuft gerade auf Steroiden und steckt die ganze Zeit irgendwelches fettiges Zeug in sich rein und ist der ungesündeste. Er ist ein klassischer, stereotyper US-Amerikaner von der Ernährung und noch bescheuert und läuft gerade auf Steroiden und ist im Wahlkampfmodus. Solche Arschlöcher werden immer sehr alt. Außer sie schießen sich in ihren Kopf, in ihrem Bunker. Solange es keine Ersatzpumpe gibt, die Donald Trump da schon eingesetzt bekommen hat, kippt der im nächsten Jahr um. Aber weißt du, was der für Ärzte hat? Also wirklich Riesenteam? Ja, aber der läuft ja gerade, der ist ja fast auf Crystal Meth. Also den hat Corona ja 2 Tage richtig erwischt. Und dann haben sie angefangen, ihn mit allem möglichen Zeug, weil es gar nicht auf dem Markt gibt, hochzuspritzen für den Wahlkampf. Bis er hat November. Sich 20 Jahre jünger gefühlt. Und er hat sich 20 Jahre jünger gefühlt. Das klingt ja wirklich nach Crystal Meth. Man kennt das doch auch von Erkältung, wenn man selbst Erkältungssymptome hatte. Früher hat man die ja gerne mal versteppt, weil ja noch so viel zu tun war und noch die gute Party. Früher hat man das gemacht, früher, vor März 2020 hat man das ja auch mal so getan. Und häufig kam ja diese Erkältung dann oder auch tatsächlich die Grippe nochmal in viel fieser, einfach 3 Wochen später zurück, weil sie gesagt hat, ey, Meister, meine ersten Signale hast du ignoriert, jetzt komme ich so richtig. Und ich glaube tatsächlich, Trump hat jetzt alle Symptome einfach ausgeblendet und verschleppt. Und diese Symptome setzen sich entweder auf den Herzmuskel, im Hirn können sie nicht viel kaputt machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da läuft er schon seit Jahren auf Crystal. Okay, ich sage mir, es kommt drauf an, wenn er wiedergewählt wird, jetzt ist ja bald in 3 Wochen, dann macht das, dann wird er überleben, die ganze Amtszeit. Also wird nicht an einem natürlichen Tod sterben. Ja, weil er einfach chemisch, der wird... Genau, genau, ja. Das ist, weil dein Adrenalin pumpt und was weiß ich. Aber wenn er abgewählt wird und dann auch wirklich aus dem Amt geht, was ja auch spannend ist, mal gucken. Also wenn er abgewählt wird, wird er wahrscheinlich trotzdem versuchen, Präsident zu bleiben mit irgendwelchen Tricks. Ja. Aber wenn er abgewählt wird und aus dem Amt ist und zurück ist, dann wird er vielleicht relativ bald sterben, ja. Ja, aber würdest du auf ein Jahr von Donald Trump viel Geld wetten, da der noch ein Jahr lebt? Nee. Also safe ist die Nummer nämlich nicht. Ich würde die Wahl abwarten und dann die Wette absetzen. Okay. Das ist auch eine safe Nummer. Aber ich mache jetzt schon mal die Vorhersage. Ich meine, ich habe du die sagst, 2021 stirbt er. Wen hast du 2020 gekillt? Gottschalk. Ja, bisher war ich immer auf Thomas Gottschalk. Der hat jetzt noch, ja. Und da wollte ich aber nicht. Bei Donald Trump sieht die Sache... Wen habe ich getötet? Du hast tatsächlich, glaube ich, Herbert Feuerstein gesagt. ja, nee. Du Monster. Habe ich das? Du hast Herbert Feuerstein gesagt. Habe ich gar nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Nee, war es die Queen vielleicht? Ich glaube, die hat... Du hast die Queen genommen, Ja, das kann Sei auch. Froh, dass du Herbert Feuerstein genommen hast. Die Queen oder habe ich nicht auch mal Helmut Kohl getötet und er ist dann wirklich auch gestorben? Ja, ich glaube letztes Jahr. Also du bist guter du. Nee, ich glaube, der ist vorletztes Jahr gestorben. Vorletztes Jahr. Helmut Kohl ist vorletztes Jahr gestorben. Unser Papa. Nee, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge. 17 ist er gestorben. Wir waren doch mal die Kohl-Brüder. Also die Söhne von Manfred Kohl, und Peter. Ja. Weil, weißt du, Jean-Paul Prüm ist nur ein Künstlername, er ist eigentlich Manfred Kohl. Ja. Und Peter Schombardi, man glaubt kaum, ist eigentlich ein Künstlername. Er heißt nämlich eigentlich Manfred Kohl. Ich heiße Manfred Kohl. Ja. Wir beide heißen Manfred Kohl. Ja. Gerd Kohl? Wie heißt der andere Kohl-Bruder? Peter und Manfred, glaube ich. Peter. Oder Peter und Gerhard. Irgendwie, also Peter heißt einer, das weiß ich. Ist aber auch dumm von dir, dass du den gleichen Vornamen behältst mit deinem Künstlernamen. Das ist ein Trick, dass ich das nicht immer vergesse und dass man mich nicht falsch anspricht. Ah, das ist natürlich geschickt. Wenn wir Gäste haben, die verwechseln das manchmal, den Künstlernamen und den richtigen Namen, weil das teilweise auch private Freunde von uns sind. Oder private Kontakte. Habe ich schon mal gehört. So, dass und jemand gesagt hat, hier, Mensch, Ralf. Und wieder so, Ralf. Manfred heißt doch. Ja. Wer? Günther. Also ich glaube, Magic Martin hatte ich Manfred mal genannt, aus Versehen, weil er vergessen hat, oh, ich muss ja so einen Künstlernamen benutzen. Ja. Stimmt, Magic Martin. Magic das war Martin. So ein Zauber. Meinst du, das ist ein Künstlername? Nein, der heißt wirklich so. Ja. Der heißt Magic mit Ä und T. Und Magic Martin. Ja, unser zaubernder Gast. Ja, schade. Also das vermisse ich ja schon so ein bisschen. Gäste? Gäste, aber können wir im Moment auch nicht machen. Also... Aber müssen wir mal wieder. Ja. Wir hatten lang keinen mehr. Wer war der letzte Gast? Florian vom Juha West. Ja, und das war. Das war vor Corona. Da waren wir noch danach feiern. Gemeinsam mit unserem Gast im Goldmarks. Ja, das ist wirklich lang her. Das war, glaube ich, im Februar diesen Jahres. Kann gut sein. Lass uns nicht zu selbstreferenziell werden und wieder Entertainment. Man kann ja seine Gäste auch vermissen. Natürlich. Genau. Wir grüßen alle Gäste. Mhm. Wie wäre es, wenn wir mal alle auf einmal einladen und das vor Live-Publikum machen? Das wäre eine super Idee. Ja. Vielleicht kommen diesmal alle. Ja, vielleicht müsste man nur einen Veranstalter kennen, der einem einen guten Rahmen bieten könnte. Vielleicht sollten wir da mal den Flo vom Juha West fragen. Damit wir da auch einen Raum haben, wo wir das machen können. Das ist eine gute Idee. Ja, cool. Machen wir. Gute Idee. Machen wir. Können wir eigentlich auch jetzt machen, wenn wir ja live streamen. Stimmt. Machen wir nachher. Aber mit all unseren Gästen, die schon mal im Podcast waren, alle, ist mindestens zweistellig, glaube ich, mittlerweile. Hatten wir schon 10 Gäste? Ich glaube schon, ja. Ja, vielleicht, doch. Wenn wir alle zusammenrechnen. Ja, ja. Ist dir mal aufgefallen? Katzen. Die sind mir schon mal aufgefallen. Sind dir schon Katzen aufgefallen? Ja. Nee, ich fange woanders. Ich fange eine Stufe früher an. Die deutsche Sprache ist ja sehr patriarchalisch geprägt. Ja, stimmt. Es wird immer, ist der Handwerker, geht man davon aus, Geschlecht ist immer männlich. Das ist das Problem unserer Sprache und wenn man dagegen was tun will, dann kommen immer die Rechtspopulisten und sagen, ich lass mir unsere Sprache nicht wegnehmen. Das ist ein Problem, ja. Sprachinnen, okay, also sie ist männlich geprägt, ja, hast du recht. Genau, und wir sind jetzt in dieser Transformationsphase, bla bla bla. Und jetzt ist mir aufgefallen, bei Katzen ist es andersrum. In der deutschen Sprache aber. Ja, genau. Wenn man von, wenn man sagt, die haben eine Katze, geht man immer vom weiblichen Geschlecht aus. Ja. Die Katze. Und also, beim Hund bist du männlich unterwegs. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist aber bei vielen Tieren so. Ente? Weiblich, die Ente. Schwan? Der Schwan, aber Schwäne sind so schön. Und guck, das ist wieder mein Kopf, genau, mein sexistischer genau. Kopf. Und ich, hatte ich so tatsächlich erzogen wurde von meinen Patriarchen. Als Kind habe ich ja tatsächlich, als Kind habe ich gedacht, weil die beide auf diesen Entenweihern schwimmen, habe ich lange als Kind gedacht, Schwäne, weil der Schwan und klar, die Ente, da wäre einfach Männchen und Weibchen. Also es gibt ja auch viele, viele Spezien, wo das männliche Geschlecht sich einfach. Hirsche rennen mit ihrem riesen Geweih rum. Darf ich auch und Rehe sehen Krazil und klein. Und Rehe sind die Frauen. Und deswegen fand ich meinen Denkfehler als Kind, den ich sehr lange hatte, okay, bis Enten sind die weiblichen Schwäne. Du hast es gedacht, bis du 35 warst. Also. Ungefähr, ja. Ich habe es sehr lange gedacht. Mit Hirschen und Rehen habe ich tatsächlich erst so, da war ich so 32, 33. Was, die sind gleich? Was, das ist dasselbe? Nein, dass das andere Tiere sind. Es gibt Rehe und Rehbock. Das ist weiblich und männlich und Hirschkuh. Das sind unterschiedliche Tiere. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay. Ich sehe gerade in deinen Augen. Oh. Warte mal, nein, nicht. Was? Ich dachte, und Rehe Schwäne und Hirsche sind nicht die männlichen Enten. Nein. Okay. Aber ja, und bei Katze denkst du sofort an. Katzen ist das umgedrehte, das ist das gleiche Phänomen, das wir haben mit Menschen und der deutschen Sprache, ist bei Katzen andersrum. Hm. Weil ich bin bei. Aber ist es nicht bei Tieren auch so? Das ist ja auch faszinierend. Dass es Menschen gibt, die dann sagen, ich habe einen Kater. Also als Tier. Unser Kater. Das sage ich jeden Sonntag. Aber es gibt Leute, die da extra betonen, dass sie eine männliche Katze haben. Wobei kein Mensch sagt, ich habe einen Rüden zu Hause. Also einen Hund. Stimmt. Ja. Aber man sagt auch, ich habe eine Hündin. Das ist der Hund. Ja. Aber da ist halt der maskuline Artikel vorgesetzt. Deswegen sagt jeder stolz, ich habe der Hund. Ich hab der Hund. Ich hab der Hund. Ich hab der Hund. Ich hab eins der Hund. Der Hund, er ist eine Frau. Ja. Ein Rüdin. Rüdin. genau, und also, nee, ich bin da neulich drauf gekommen, weil Freunde von mir haben zwei Kater, zwei männliche Katzen. Ja. Und immer, wenn man über die spricht, ja, und die, was macht die so? Und die ist ja, die gelbe Katze läuft hier hin und her und die schwarze Katze macht das. Die haben eine gelbe Katze? Die haben eine gelbe Katze. Okay, das ist ja verrückt. Die ist orange eigentlich. Winkt die auch immer so? Also ist sie eher golden sogar und winkt immer so mit einem Arm? So rostig ist sie. Okay, also sie ist nicht golden und winkt die ganze Zeit. Ja, mit gelb. Und steht im Regal, sitzt, also diese eine Katze sitzt immer im Regal und winkt so. Nee, es ist ein Kater erstmal. Okay. Nee, ich krieg da jedes Mal von den Katzenbesitzern auf den Deckel. Weil ich sag, guck mal, da kommt die wieder. Wie heißt die Katze nochmal? Also, heißt der, das ist ein Junge, bla bla bla. Aber das ist halt nun mal der Überbegriff, die Katze. Genau. Und genau so argumentieren die Leute, die sagen, ja, der Überbegriff ist halt Studenten. Das sind beide Geschlechter mit einbezogen. Ist genau das gleiche Phänomen, nur andersrum. Bei Katzen. Ja, aber ich finde, da unsere Sprache eh so maskulin dominiert ist, muss man nicht für das Maskuline noch kämpfen. Nein, um also Gottes Willen, nein, so ist das gar nicht. Nee, ich weiß genau, wie du es meinst. Ich fand es nur witzig, weil faszinierend, ja. Es ist genau das gleiche Thema wie beim Menschengender. Ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass irgendwann mal, also die deutsche Sprache mit ihrer Komplexität bietet ja auch viele schöne Sachen. Ja. Wie wir tolle, heute gemerkt tolle haben. Tolle Verben. Mummeln, ein schönes Wort. Mümmeln. Mümmeln und Mummeln. Mummeln ist auch ein Wort, ja. Aber Mümmeln ist ja was, der Hase, wenn man so mit seinem. Was haben wir denn noch? Der Hase oder die Hase. Wir haben uns über Kaninchen unterhalten, privat. Und haben gemerkt, dass Mümmeln ein sehr schönes Wort ist. Wir haben auch über Rammeln geredet, weil das auch ein sehr schönes Wort ist. Einfach. Ja, so Doppelkonsonanten und dann ein L noch und danach wieder ein Konsonant. Ja. Das sind einfach toll. Also Ls und Konsonanten. Tolle Wörter. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir keinen neutralen Artikel haben. Also das. Nur einen neutralen The. Ja, das wäre am besten. Ja. Jetzt für die weniger gebildeten The. The. The. The. Okay, jetzt habt ihr das alle verstanden, je nach Akzent auch im Britischen. Wow. Weil ich habe, es gibt ein fantastisches Wort, was einfach, genau, das Kind. Das beste Wort der Welt. Das Kind, ja. Es ist ein großartiges Wort, weil es einfach beide Geschlechter mit einbezieht und keine Diskussion gibt. Meine Großtante aus Köln-Nippes, ja, hat gerne auch noch bei meinen Eltern, also alle, die jünger waren als sie, waren das Kind. Und sie hat gerne, wenn ältere Leute sich auch, also nicht gezofft haben, aber gegenseitig aufgezogen haben, irgendwann gesagt, lass doch mal das Kind in Ruhe. Also das Kind war jeder, der jünger war als sie, war noch immer das Kind. Klar. Und es war ein guter Begriff, lass doch mal das Kind in Ruhe. Ja, nee, auch rein linguistisch gesehen, sollte viel mehr so Wörter, also für ja, alles, für jede Menschenbezeichnung einfach. Das Mensch könnte man auch. Das Mensch. Das Person. Der Mensch, das ist, finde ich, wiederum okay, weil das zieht ja wirklich beide Geschlechter mit, das heißt nur zufällig der. Ja, aber man könnte ja auch sagen, das Mensch das und Mensch, das Person, genau. Ja. Ja, ja, ja, stimmt. Die Person, der Mensch, das ist dann du hängst fair. Nur so an dem Mensch-Artikel, weil du halt so großer Herbert Grönemeyer-Fan bist. Der Mensch ist Mensch. Das Mensch heißt Mensch. Das Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Würde genauso funktionieren, wie der Mensch heißt Mensch. Ja. Aber dann müsste aber tatsächlich, sollen wir den Song mal einfach umschreiben? Dann, das Mensch ist Mensch, weil es vergisst, weil es verdrängt. Ach, stimmt, weil es, ja, ja, dann klingt es wieder nicht mehr. Ja. Weil es verdrängt. Man muss sich halt dran gewöhnen. Du musst halt wie Grönemeyer dann halt auch, wenn es vergisst, weil es verdrängt, dann geht es wieder. Also mehr Nuscheln in der deutschen Sprache. Gerade beim Podcast, wo man einfach ein bisschen mehr Nuscheln drin, ja. Ich war vor allem, wir sind über anderthalb Stunden, da kann ich einmal zu. Man muss dann auch Stille einfach mal aushalten. Ja. Genau, also Katzen, umgedrehtes Gender-Phänomen. Ja. Ich beschäftige mich viel mit diesem Gender. Ich hatte in meinem Leben ja Katzen auch. Aber ich hatte immer. Nee, ich hatte auch mal einen Kater. Ich auch. Diese Woche schon vier. Nee, stimmt gar nicht. Du lebst wie andere Urlaub machen. Nee. Weil du bist Hotelführer. Hotelführer. Immer leicht einsitzen und mal. Genau, ich bin nicht verkatert, weil ich einfach durchgehend besoffen bin. Ja. Was macht der Laden? Schon Paul, was macht der Laden? Ich sitze hier den ganzen Tag schon an der Rezeption. Ameisen im dritten Stock. Dritten Stock sind Ameisen, Peter. Okay, jetzt wird's Ameisen. Ich erzähle ein bisschen Qualität. Ich muss meine Giftfalle aufstellen. Ameisen im dritten Stock. Das sind Ameisen. Soliden Gag mit ein bisschen politischer Ladung und aber auch ein bisschen Karlauer okay. Qualität. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir sind am Ende der Folge, da nee, ist keiner mehr nicht, dabei. Ist nichts okay. Dramatisches dabei. Wie nennt man eine wütende deutsche Meute? Eine Voite? Meute, also eine Ansammlung. Eine wütende deutsche Meute, ja. Mob, oder? Nee, Sauerkraut. Alles karlauerig, aber ja. Den könntest du, also ich glaube, du könntest den jedem RTL-Comedian verkaufen. Ja. Also von Pocher bis zu Mario Barth, die würden den alle kaufen. Ich glaube sogar Dieter Nuhr würde den kaufen. Sauerkraut. Aber wenn du den gut einpackst irgendwie, kannst du den auch einem guten Comedian verkaufen. Mit einem guten Kontext. Sauerkraut. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein guter Comedian, aber er tendiert zur Satire. Aber wenn Jan Böhmermann da draußen einen Song machen würde, würde das auch funktionieren. Ja, genau. Also der klaut uns hier eh immer die Witze. Wahrscheinlich ist in einer der nächsten Fest- und Flauschig-Folgen macht er genau diesen Witz. Oder vielleicht sogar Witz. Im Hauptprogramm. Ne? Ja. Oder ja, sie spielen Sendung ein Spiel, bei. Wer hat gesagt, Friedrich Merz oder Horst Seehofer. Naja. Genau. Wir sind gerade im abgehakten Modus schon, oder? Stimmt, ja, das sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Ja, ich habe noch zwei. Also Peter Sachen. Hakt nochmal ein paar Sachen ab. Wie beim ersten Block wird heute nochmal, das ist doch wirklich... Das ist doch wirklich ein Service-Ding von uns. Heute wird zweimal abgehakt. Hack ab. ICEs haben zu viel Beinfreiheit. Für mich. Ich bin kleiner als du. Ja. Bisschen zu viel. Ich würde nicht sagen zu viel, aber ich habe mich tatsächlich im ICE auch noch nie aufgrund der Beinfreiheit aufgeregt. Ich hatte neulich gedacht, das ist irgendwie ungemütlich, weil ich meine Knie da nicht so einklemmen kann beim Sitz vor mir. Weißt du, wie ich meine? Achso, das kann ich im ICE tatsächlich. Ja, dafür bin ich wahrscheinlich ein paar Zentimeter. Dafür bin ich ein paar Zentimeter. Ich bin ja ein paar Zentimeter größer als du. Ich würde meine Knie. Dein Penis ist auch ein paar Zentimeter. Meine Knie im Flieger ganz hoch bekommen. Also, da geht nichts mehr. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist einfach wie so ein Puzzleteil, werde ich. Also im Fliegersitz bin ich wie ein Puzzleteil. Aber ich glaube auch, ich werde die nächsten Jahre nicht mehr fliegen, zum Glück. Nächsten Jahre? Ja. Ja. Na, mach schon. Pessimistisch. Genau, also für mich hatten sie zu viel Beinfreiheit. Also immer, wenn ich in einem ICE sitze, da sitzt man ja sehr lang auch meistens, weil Kurzstrecken fährst du ja nicht mit dem ICE. Und da macht man sich dann Notizen. Deshalb musste ich das jetzt abhaken. Und vor allen Dingen kannst du aber im ICE, das ist der große Vorteil, auch einfach mal aufstehen, selbst wenn weniger Beinfreiheit da wäre. Du kannst jederzeit aufstehen und Bordbistro oder auf die Toilette gehen und eine Runde spazieren. Stimmt, ja. Eine Runde drehen und Promis suchen. Hast du wen getroffen? Nee, aber ich glaube, die eine war ein Pornostar. Okay. Oder zumindest, also so, optisch, wie die angezogen war. Ah, okay, ja. Ja. Deshalb dachte ich, vielleicht kenne ich die. An der bin ich ein paar Mal vorbeigelaufen. Okay. Aber, Wie sind Pornostars angezogen? Hatte sie so ein Shirt an, wo Pornstar vorne drauf stand? Oder wie hast du das gemerkt? Also vom, ich weiß nicht. Ja, sie hatte so ein Pornstar-Shirt. Wenig. In den 90ern. Sie hatte einfach sehr wenig. Vielleicht Kleidung ist das auch einfach ihr individueller Stil und sie leitet einen Ponyhof. Ein Ponyhof in Niedersachsen. Ein Pornyhof. Follow your bart. Ich glaube immer nur bei Leuten, die Pornstar auf ihrem Shirt stehen haben, dass sie wirklich Pornstars sind. Weil sonst würdest du ja so ein Shirt anziehen. Gibt es Leute, die sowas auf ihrem... In den 90ern gab es diese T-Shirts, wo Leute Pornstar einfach auf ihrer Brust stehen hatten. Zicke. Zicke, ja. Ja, da hatte ich Sarah aus der 8B. Die hatte ein Zicken-Shirt. Zicke. Ja. Ich kannte aber auch Leute, die hatten Pornstar-Shirt. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn alle Leute Pornstars wären, die Shirts davon tragen, wäre die Branche total überbevölkert. Andererseits würde, glaube ich, ein Pornstar nie selbst ein Shirt mit Pornstar tragen. Ja, und vor allem Star. Die wenigsten sind ja Stars. Das stimmt auch wieder. Also Pornstars gibt es ja nur, was weiß ich, 10, ein pro 100. Dekade oder so. Ja. Ja, ein Mann pro Dekade und eine Frau pro Jahr oder so. Das ist ja schon eine sexistische Branche auch. Kann man so sagen. Die Frauen kriegen den Titel häufiger. Ja, Pornstars. Genau. Gut, haben wir das abgehakt. Das war's. Das sind alles andere, ist Quatsch. Das ist ein gutes Gütekriterium auch für unseren Podcast. Alles andere ist Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Das sollte man nicht, das sollte man nicht erzählen, das ist total belanglos. Ich glaube, also an Belang losen Informationen. Ich glaube, das ist der Sinn eines Podcasts. Also wer jetzt noch dabei ist, der oder die will belanglose Informationen haben. Okay, ihr könnt noch ein paar haben. Ich habe. Das sind auch keine. Das sind ja nicht mal Informationen. Das wäre eine Frechheit gegenüber dem Wort Information. Das als Information. Lies mal eins einfach nur, damit wir noch am Ende unserer Folge das Wort Information einfach hart beleidigt haben. Okay, aber, Leute, jetzt kommt eine exklusive Schaumbad. Information. Ich weiß, was hatte ich denn noch nicht? Sind hier so Wörter wie Bastardmakrele. Ja, die hatten wir ja schon. Eigentlich habe ich alles außer Gänsefüßchen unten. Sag nochmal an, jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, jetzt kommt die wichtigste Schaumbad-Information der heutigen Information. Folge. Jetzt kommt eine wichtige Schaumbad-Information. Das ist was, worüber man hören Sie Peter könnte. Zu. Eine wichtige Schaumbad-Information. Wenn ihr wüsstet, wie rot ich gerade werde. Aber gut, dass hier kein Licht drin ist. Ja. Ich habe nur... Okay, ich lese euch einfach dieses Ding vor. Vielleicht die Schaumbad-Information liest Peter jetzt gleich vor. Entsteht daraus noch ein Gespräch. So ist es eigentlich auch gedacht. Es sind Notizen, aus denen vielleicht Gespräche entstehen. Achtung, jetzt erfolgt eine wichtige Schaumbad-Information. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie ruhig und hören Sie die Schaumbad-Information. Okay. Anführungszeichen unten. Aktueller denn je, Anführungszeichen oben. Ich dachte, da kann man was Lust, ergibt sich was. Gesichtsmasken, aktueller denn je, würde mir einfallen. Nee, mir ging es eher darum, immer wenn man ein Gespräch einleitet oder einen Satz oder irgendwas, was suchst du denn so hektisch gerade? Du hattest doch Ersatzbier geholt. Ja. Ah, Danke, Schatz. Wir sind hier in jetzt, der... Jetzt werden wir menschlich, jetzt menschen wir. Wir sind in der Aftershow-Party. Jetzt wird gemenschelt, ja. Weißt du, andere Podcasts machen so, ich höre gerade einen mit Sibylle Berg, die sind exklusiv auf Podimo, hat kein Mensch je gehört. Nicht so wie großen Tiere bei Spotify einfach sind. Und da kannst du nochmal exklusiven Content hören, wenn du da ein Abo machst. Ah. Also du kannst auf Spotify die Folge hören und dann sagen sie, jetzt ziehen wir uns was Bequemes ein. Und dann könnt ihr nochmal die absolute Wahrheit auf Podimo hören. Okay. Und jetzt sind wir... Wir sind im Premium-Bereich. Genau, also vielleicht machen wir jetzt einen kurzen Break. Willkommen im Premium-Bereich von das Schaumbad. Jetzt menscheln wir. Jetzt menscheln wir. Jetzt für den Inhalt, den ihr jetzt hört, habt ihr viel Geld bezahlt. Genau, sehr viel Geld. Spotify. Also, was sagt ihr dazu? Aktueller denn je. Weil jetzt dürft ihr auch euch mit uns unterhalten, weil, ja, warum nicht? Genau, also egal, wo ihr jetzt seid, sagt doch mal einfach, also Peter sagt jetzt nochmal aktueller denn je und dann fragt er euch und dann sagt ihr einfach mal laut, was für euch denn aktueller denn je. Einfach egal, wo ihr seid, Peter sagt an und ihr müsst es sagen. Aber darum ging es mir gar nicht, als ich das notiert habe. Ist ja egal, komm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt mal einfach in der Bahn zum Beispiel, im Fitnessstudio ist man nicht mehr. Wahrscheinlich sitzen sie alle zu Hause auf der Couch, aber sie sagen jetzt gleich einfach, was ihnen aktueller Linie ist. Okay, sagt es mal laut vor euch hin. Ich gebe euch 4 Sekunden. 1, 2, 4. So, fertig. Was ich damit meinte, immer wenn man ein Gespräch, einen Satz, irgendwas, eine Aussage einleitet mit dem Satz, das ist aktueller denn je, es ist Bullshit. Ja, kann gut sein. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Also, ich habe jetzt natürlich kein Beispiel, aber weil doch, ich schlecht vorbereitet bin. Ich nehme mein Beispiel mit den Masken, weil ich habe letztens noch Fotos von der spanischen Grippe gesehen, 1918, 19, wo eine Frau mit einer Maske auf der Straße stand und Masken schützen Leben. Das ist ein Bild von 1918. Also okay. Eine Frau mit Maske steht auf der Straße und hält ein Schild hoch mit Masken retten Leben. Und ich habe eben aktueller denn je, darauf habe ich gesagt, Gesichtsmasken. Nein, die waren schon mal aktuell. Die waren 1918 schon mal aktuell. Also eigentlich kommt danach immer Bullshit, weil alles war schon mal da. Ja. Genau. Genau das meinte ich damit. Genau. Ich habe keine Ahnung, was da... Wahrscheinlich war ich irgendwo komplett zugedröhnt. Aber das ist doch mal dieses Framing. Opium. Dieses Framing, ich bin ja kein Nazi, aber das wird man doch wohl noch sagen dürfen, aktueller denn je. Immer genau. wenn man seine Aussage in einen narrativen Kontext verpacken muss. Ganz genau. So eine Klammer drumherum schließen muss. Gutes, ein schlauer Mensch hier im Raum ist, der dann mich rettet gerade. Dann kommt meistens Bullshit dabei raus. Danke. Also auch so... Es mag nur ein Gedanke sein, aber danach kann nichts Gutes kommen. Ja, genau. Ja. Genau das habe ich damit sagen wollen, aber ich krieg's nicht formuliert in meinem simplen Gehirn. Kartoffelhirn. Ja. Wie hieß, was war das Wort für Kartoffel? Andere, nee. Resteinwohner. Achso, die Wohnbevölkerung, die restliche Wohnbevölkerung. Wir das Schaumbad, die jetzt langsam am Ende dieses Podcasts sind und wir uns nicht entschuldigen, dass wir lang waren, weil einfach Podcasts auch lang sein dürfen einfach. Lass ploppen. Hat gar nicht geploppt, doch hat geploppt. Ihr wart noch mit unserem Backstage, ihr habt alles genossen. Genau. Und wir schmieren uns jetzt einen in die Flöte. Wir, im Gegensatz zu Friedrich Merz, grüßen nicht nur die restliche Wohnbevölkerung, wir grüßen die komplette Wohnbevölkerung und die ohne Obdach in Deutschland. Wir grüßen einfach die Bevölkerung. Die Bevölkerung. Und damit meinen wir exklusiv nicht Bürgerinnen. Explosiv. Nein, wir meinen nicht Bürgerinnen und Bürger, wir meinen die Bevölkerung. Alle, die sich gerade in diesen Grenzen aufhalten. Warum auch immer. Guckt, dass ihr wegkommt. Geht jetzt in die Sonne. Schwebt hier gerade Dieter Nuhr rein und sagt, die Bevölkerung und Bevölkerunginnen. Und macht deinen Witz mit dem Sauerkraut. Hey Dieter, dafür kriegst du noch eine Rechnung, du Wichser. Ich hab hier von vorne... Und Wichserinnen. sag mal, sind wir noch in der Folge? Nein. Wir haben noch eine Tschüss. Nein, wir sind da in diesem wir haben noch eine Tschüss. Ich hab dir gesagt, du sollst den Dieter Nuhr nicht mehr einladen. Jedes Mal nach dem scheiß Schaumbad-Aufzeichnung kommt Dieter Nuhr hier rein und gleich kommt wahrscheinlich auch noch Olli Pocher. Ich stelle mir das so vor, dass er wie so ein Luftballon vorbeifliegt. Ach so, okay. Und sein Körper ist so dieser Aber du Faden. Hast letztes Mal schon Dieter Nuhr eingeladen. Ich möchte nicht mehr, dass du Dieter Nuhr einlädst. Ich habe gesagt, Christian Dramitz, okay, der war früher mal sad. Aber Dieter Nuhr, nein. Ach, Diddy, der spielt nur eine Rolle. Der ist eigentlich ein cooler Typ. Der hat ist ein er kompletter, hat es auch nicht leicht. Er ist ein alter Mann. Nazi-Wichser. Hat aber das Herz am rechten Fleck. Ja, ja, aber nee, ich möchte nicht, dass du den zu unserer Aftershow. Olli ja. Pocher hat mir schon die Laune versaut. Vor allem wäre es ein dritter Haushalt. Ja, ein dritter. Nur ein dritter Haushalt. Nur ein ja. dritter Haushalt. Ich finde auch super, mit dem Nachnamen kannst du so coole Wortspiele machen. Ja, fantastisch. Ja. Wahnsinn. Witzigster cool. Typ. Genau. Sind wir noch auf Sendung? Ja, ja. Vielleicht sollten wir ja, du hast einfach es, Stopp ich, vergessen. Tun. Ja, okay. Ja. Oder? Ach komm, jetzt sind so harte Zeiten. Hast du nicht noch einen witzigen Spruch? Benedictum, Benedactum. Carpe veni vidi vici. In Afrika laufen die Frauen nackt rum. Dormi wie die Wiki. Hier tragen sie Kleider. Ah, leider. Ah. Komm, wir, jetzt sind harte Zeiten. Das war jetzt alles so, wo die Leute gedacht haben, warum haben die nicht lange schon Stopp gedrückt? Jetzt belohnen wir sie. Wir denken an euch. Wir haben euch lieb. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und wir hören uns auf jeden Fall nach der Trump oder der Trump-Nichtwahl. Peter und ich werden alles für euch aufbereiten. Bis dahin bleibt gesund und bleibt allein, weil das macht man gerade so. Gesund und bleibt alleine. Ja, also in eurem Kontext ja, ja, halt. Ja. Aber finde ich eine schöne. Ja. Das schreibe ich jetzt in meine Signatur, in die E-Mail. Bleibt also. Gesund und bleibt alleine. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie allein. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie allein. Wir drücken euch nur virtuell in euren Ohren. Wir sind noch immer da drin und ihr wollt schon lange Stopp drücken. Und das könnt ihr genau gleich tun, ja, wenn Peter ich drücke mich jetzt mit meinem wurstigen Zeigefinger. Genau, aber Peter sagt euch nochmal lieb, tschüss. Linke Maustaste, lieb, tschüss. Ich bin schon mal raus, die Tür abschließen, damit Dieter Nuhr nicht hier reinkommt. Okay, jetzt sage ich noch tschüss. In wenigen Sekunden sage ich... Nein! Du nicht! Weil du ein verkackter RTL-Nazi bist. Ich wollte nein! Ich wollte mich verabschieden. Okay, Leute, ich halte durch. Bleibt allein. Macht's wie Dieter Nuhr. Habt keine Freunde. Bis bald. Tschüss.